Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Maleachi, drittes Kapitel, Vers 20. Für euch aber, die ihr meinen Namen achtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Strahlen werden Heilung bringen. Ihr werdet hinausgehen und vor Freude hüpfen, wie Kälber, die auf die Weide gelassen werden. Gott segne dieses Wort. Heilung, Freiheit und Freude. In diesem Bibelvers von dem Propheten Maleachi lernen wir und haben wir Gottes Versprechen, dass wir alle, die Gott achten, Gottesfurcht haben und uns Gott unterstellen, dass er sich um uns kümmert. Darum geht es hier, das ist es im Prinzip zusammengefasst. Und die Sonne der Gerechtigkeit ist also eine Art Sinnbildlichkeit. Es ist natürlich hier der Heilige Geist und unser Herr Jesus Christus, von dem die Rede ist. Und er lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Mit Sorgen, Kummern, oftmals haben wir tagtägliche Sorgen oder immerzu ständig Sorgen, Kummer, Probleme, Schwierigkeiten, was auch immer es sein mag. Oder wir wissen einfach nicht weiter. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll und wir sehen den Weg nicht voraus und es ist dunkel und unsere Herzen sind schwer und wir haben Kummer und Sorgen und wissen nicht weiter. So dass wir hier nun Gottes Versprechen haben, dass wir alle, die Gottes Namen achten, nicht nur Heilung erfahren werden, sondern auch Heilung, Freiheit und Freude erfahren können, wie eben auch Tiere, die hier auf die Weide gelassen werden. Und das ist Gottes Versprechen. Wie sich das genau darstellt und wie der Zeitrahmen ist, das ist immer Gott überlassen. Aber er lädt uns ein, uns zu ihm zu kommen und uns ihm unsere Sorgen und Schwierigkeiten mitzuteilen im Gebet und mit offenen Herzen. Und er hat uns sein Wort gegeben. Hier verspricht er, als die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, dass seine Strahlen Heilung bringen werden. Und das ist sein Versprechen hier. Und dieses Versprechen haben wir nur in und durch unseren Herrn Jesus Christus, so wie er sich hier darstellt, auch hier im Alten Testament. Wir danken dir, Herr Jesus, für dein Wort hier aus dem Propheten Maleachi. Und du hast uns versprochen, dich um uns zu kümmern, wenn wir zu dir kommen, mit als Reuegesünder und auch mit schweren Herzen, aber mit offenen Herzen, ob wir nun gesund sind oder krank oder jung oder alt, reich oder arm, das ist völlig unerheblich in deinen Augen und in deinem Herzen. Das Wichtigste ist, dass wir zu dir kommen und du uns Heilung bringst. Wie sich das darstellt, ist dir überlassen, aber die Einladung bleibt und es lohnt sich, zu dir zu kommen. Es lohnt sich immer, zu dir zu kommen, egal was auf unseren Herzen liegt. Oder auch wenn wir einfach nur Danke sagen wollen. Danke, Herr Jesus, für alles, was du in unserem Leben tust. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, für dein Versprechen und hier Heilung, Freiheit und Freude. Und wir danken dir für all deine Versprechen, zu denen wir kommen können. Und wir lieben dich und danken dir für alles, was du in und durch uns erreichst und tust. In deinem geheiligten Namen, Herr Jesus, sprechen wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.